Warum geht es so viel schneller, deutsche Urlauber einzufliegen, als diese Menschen aus den völlig überfüllten Lagern zu evakuieren? Ja, also der Grund ist vielleicht Rassismus. Wir haben heute hier eine Menschenkette organisiert, ohne physischen Kontakt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Lieber Herr Hilbert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Lieber Herr Hilbert. Die Corona-Pandemie zeigt uns, wie verletzlich wir Menschen sind. Die Pandemie hat uns aber auch gezeigt, wie schnell wir unbürokratische Lösungen finden und wie solidarisch unsere Gesellschaft zusammenstehen kann. Lassen Sie uns zeigen, dass wir diese Hilfe auch Menschen zuteil werden lassen, denen es so viel schlechter geht als uns. Ich bin hier auf Lesbos und ich stehe mitten im Elendslager Moria. 2 Meter Abstand funktionieren nicht einmal bei uns in einer Klasse mit 15 Schülerinnen und Schülern. Wie sollen diese in Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, in denen über 20.000 Menschen leben, auf engstem Raum eingehalten werden? In Moria teilen sich 167 Menschen eine Toilette. 242 Menschen teilen sich eine Dusche. Und 3.000 Menschen teilen sich einen Wasserhahn. Herr Hilbert, Moria ist ein Ort, an dem die Hoffnung systematisch zerstört wird. Es ist ein Ort, an dem sich sogar Kinder versuchen, das Leben zu nehmen. Zeigen Sie, welch eine weltoffene, tolerante Stadt wir sind, sein können und sein werden. Dresden sollte ein sicherer Hafen und eine neue Heimat für die Menschen in Not bleiben. Wir schaffen das als Dresdnerinnen und Dresdner. Wir können uns solidarisch zeigen. Ich würde mich sehr freuen und würde Sie auch gern dabei unterstützen. Dies waren Zusammenschnitte von einer Fahrraddemo gestern aus Dresden, einer Demonstration der Seebrücke Hamburg, einem Interview mit Axel Steyer von Mission Lifeline und einem Appell an den Dresdner Bürgermeister durch zahlreiche Dresdner Kulturschaffenden. Demos online und auf der Straße, Menschenketten, Fahrraddemos, Appelle an BürgermeisterInnen, Transparente an unzähligen Hausfassaden, Petitionen, die Bereitschaft tausender Städte und Kommunen, Menschen aufzunehmen. All dies hat in den letzten Wochen nichts an der Situation der schätzungsweise 20.000 Menschen in Moria geändert. Zeitgleich sehen wir aber, dass Unterstützungsgelder in Milliardenhöhe für Unternehmen ausgegeben werden, dass es möglich ist, Erntehelfer zum Spargelstechen einzufliegen und dass es auch ganz schnell ging, deutsche Urlauber aus den Hotelanlagen über See zu retten. Und wir denken, dass sich hier ganz deutlich zeigt, welchen unterschiedlichen Wert Menschen zugeschrieben bekommen, beziehungsweise dass politisches Handeln ganz unmittelbar mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft ist. Seit 29. April befinden sich 5 junge Menschen im Hungerstreik, die das Elend gepaart mit dem politischen Unwillen nicht länger hinnehmen können. Wir sprechen heute mit Laurenz, Clara und Robin. Hallo ihr drei. Hallo. Genau, zuallererst interessiert es uns natürlich, wie es euch heute geht. Also ich fühle mich heute ein bisschen schwach. Den Beinen, die Treppen werden immer anstrengender. Ja, ansonsten habe ich große Fantasien von Pizza und Pommes und ja, den ungesundesten Sachen. Ja, aber ansonsten, ich finde den Umständen entsprechend gut. Ja, mir geht's eigentlich auch ganz gut, aber heute ist bisher der schlimmste Tag, wo ich wirklich aktiv auch mal ein bisschen erschöpft bin. Und ja, aber an sich ist es noch echt gut und ich bin echt positiv, dass es noch weitergeht. Ja, also heute geht's mir sogar besser. Ich hatte die letzten 2-3 Tage so ein kleines Tief gehabt und wo es mir sehr schwach war und gar nicht gut ging. Aber heute merke ich habe schon wieder mehr Kraft und ja, geht's jetzt eigentlich soweit ganz gut. Die Umständen entsprechend. Okay, vielen Dank erstmal dafür, dass ihr das so mit uns teilt. Eigentlich wollten wir ja mit euch über eure Beweggründe und politischen Forderungen sprechen, um diese zu erfahren und mit anderen zu teilen. Doch tatsächlich bewegt uns, wie wahrscheinlich auch ziemlich viele andere Menschen, so ein bisschen die Frage der Aktionsform. Und deshalb würden wir eigentlich gern damit anfangen. Hungerstreik an sich ist ja hat ja eine sehr lange politische Tradition. Und wir kennen das vor allem aus dem Gefängnis, da das dort oft die einzigste Möglichkeit ist, für Gerechtigkeit oder menschlichen Umgang zu protestieren. Und das ja eigentlich oft damit verknüpft ist, eben mit einer unmittelbaren Betroffenheit von Gewalt, Ungerechtigkeit oder Folter. Auch ihr habt euch jetzt dafür entschieden, quasi Gewalt gegen eure eigenen Körper anzuwenden, um gegen diese Zustände an den europäischen Außengrenzen aufmerksam zu machen und dagegen zu protestieren. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Ich weiß viel über Gandhi und das ist tatsächlich den ersten, den ich mit Hungerstreik verbinde. Und ich wurde in der letzten Zeit auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass auch sowas wie die RAF stark mit Hungerstreik verknüpft ist. Und das hat mir auch immer wieder zu denken gegeben und da habe ich mich immer wieder gefragt, ist es jetzt der richtige Weg, den wir da gerade eingeschlagen haben? Ich sehe das als ein sehr, sehr friedliches und doch sehr radikales Mittel, etwas zu bewegen, weil Gandhi hat es auch geschafft, denke ich mir irgendwie, ohne Gewalt und Gewalt gegen sich selbst nur in dem Maße, dass wir ja schon auf uns aufpassen. Genau, und klar ist der Hungerstreik extrem, aber ich habe mir auch so die Frage gestellt in der letzten Zeit auch so, wenn ich jetzt nochmal auf irgendwas aufmerksam machen will, wie mache ich das? Weil ich schaue mir Fridays for Future an, die riesige Demos organisieren, aber dann schaue ich in die Politik und da passiert gar nichts. Also scheint es ihnen ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht ganz egal, aber relativ egal zu sein. Und deswegen, ja, war ein Hungerstreik quasi mal eine andere Art. In Zeiten von Corona ist es ja auch schwer, seinen Protest andersweitig auszudrücken. Also es ist, man kann nicht auf große Demos gehen, man kann nicht viele Menschen mobilisieren. Und es muss trotzdem Möglichkeiten geben, radikal auf die Politik, aber auch friedlich Einfluss zu nehmen. Und da fand ich den Hungerstreik ein gutes Gefühl für. Ihr habt gerade geschildert, ja, was eigentlich so eure Gedanken hinter der Aktionsform sind und was mich interessieren würde, ist, war das irgendwie so ein kollektiver Prozess? Also habt ihr euch zusammengetan, darüber geredet, hey, was können wir noch tun und seid dann drauf gekommen oder hatte einer von euch die Idee und die anderen sind dann mit eingestiegen? Also wie lief so der Prozess ab? Naja, also ich würde sagen, ich habe das initiiert, also gemeinsam mit Lovisa, einer guten Freundin von mir, haben wir uns am 29. April auf den Marktplatz gesetzt und kurz vorher, glaube ich, zwei Menschen angerufen und ihnen gesagt, dass wir das jetzt machen und ansonsten eigentlich nichts und dann noch die Presse informiert, so die Lokale und dann saßen wir da und mit unserem Schild, wir sind im Hungerstreik und unseren Forderungen. Und dann hat sich daraus ganz schnell mehr ergeben. Immer mehr sind eingestiegen. Ja, ja, ich habe am selben Tag irgendwie das noch Gruppen erfahren und dachte mir, wow, coole Aktion. Und ich dachte mir, das macht halt Sinn, das zu unterstützen. Und ich konnte es mir selber vorstellen und bin dann eingestiegen. Ja, dann, du hast gerade schon erwähnt, ihr habt euch da einfach hingesetzt mit einem Schild und euren Forderungen. Vielleicht könnt ihr uns die ja mal so ein bisschen vorstellen. Was genau fordert ihr denn? Beziehungsweise was muss denn jetzt eigentlich passieren, damit ihr wieder was esst? Okay, das ist eine gar nicht so einfache Frage. Wir haben bis jetzt nur sehr breit aufgestellte Forderungen, sowas wie evakuiert die Lager und legalisiert die Seenotrettung. Und ansonsten sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten, was eigentlich unsere ganz konkreten Forderungen sind. Wir haben überlegt, uns vielleicht erstmal an die Landesregierung in Rheinland-Pfalz zu richten und zu fordern, dass die uns irgendeinen Lösungsvorschlag vorlegen, wie sie unverzüglich handeln und konkret, weil wir letztendlich auch gar nicht so wirklich in der Lage sind, herauszufinden, wo eigentlich die Kapazitäten sind und die realistischen Chancen, was eigentlich gemacht werden kann. Also ich denke, ich bin da auch oft ziemlich idealistisch, was das angeht. Für mich in Dresden wäre es halt ein großes Ziel und auch eine Forderung, dass sich die Stadt Dresden erstmal zum sicheren Hafen erklärt, wenigstens mindestens zu tun, damit irgendwas passieren kann. Das würde ich für alle Fälle fordern. Habt ihr schon irgendein Feedback bekommen von jetzt der Stadt Landau oder beziehungsweise du, Laurenz, von der Stadtverwaltung in Dresden? In Landau haben wir schon mit Stadtpolitikern geredet und jetzt möglicherweise sogar Kontakt zu Landespolitikern. Und zum Teil sagen die dann auch sowas, ja, wir verstehen voll, was ihr wollt und das sind und eure Forderungen, ja, das macht voll Sinn und so, aber wir können ja nichts machen, wir sind ja nur die Stadtregierung und wir sind ja schon ein sicherer Hafen. Ja, und viele wissen einfach nicht, ob sie uns unterstützen wollen wegen dem Mittelhungerstreik. Genau. Von der Stadt Dresden ist bisher noch gar nichts gekommen, keine Reaktion, obwohl es überall in Medien war. Und ich habe Vermutung einfach, dass die Politik es aussitzen wollen und sich gar nicht dazu äußern wollen zu dem Hungerstreik. Ja, das ist natürlich ein einfaches Argument zu sagen, ne? Wir lassen uns nicht erpressen und um dann sozusagen auf diese Forderung nicht einzugehen. Und ich denke, da sieht man auch, wie eben bisher mit diesem politischen Protest umgegangen worden ist, ne? Also wie eben, das ist ja schön, dass alle so protestieren und immer mal auch während Corona so Transpis raushängen, aber dass die Politik eigentlich gar keinen Willen hat, zu handeln. Von daher können wir natürlich euch erstmal nur wünschen, dass diese Drastigkeit jetzt dann doch nochmal vielleicht irgendwie Perspektiven da ändert und vielleicht mehr, ja, da auch nochmal eine Öffentlichkeit in so einem politischen Rahmen einfach entsteht und vor allem auch eine Handlungskonsequenz, weil das, was immer alle sagen, dass sie nichts tun können, das stimmt ja nicht. Das sehen wir daran, dass dann doch zwischendurch immer mal wieder Sachen passieren. Ihr habt ja jetzt nicht nur zu Lokalpolitikerinnen und der Presse Kontakt aufgenommen, sondern ihr steht auch direkt im Kontakt mit Menschen in Moria. Wollt ihr dazu mal ein bisschen was erzählen, wie es dazu gekommen ist, wie es zu dem Kontakt gekommen ist und was ihr euch da bisher ausgetauscht habt? Ja, also der Kontakt ist über einen Dresdner Journalisten entstanden, der zurzeit in Lesbos ist und der die Aktion Hungerstreik unterstützt. Genau, ich stehe in Kontakt mit zwei Jugendlichen, ungefähr in unserem Alter auch. Was haben die so für ein Feedback gegeben? Also die fanden es auf alle Fälle ziemlich toll, krass, so dass sich Leute hier in Europa so für sie auch einsetzen, dass sich Leute so weit gehen, damit sie am Ende aus dem Lager kommen. Und die fanden sich, glaube ich, waren ziemlich beeindruckt davon. Und wie war es für dich oder euch selber, in diesen Austausch zu gehen? Es war halt ein bisschen, man hat erstmal Berührungsängste, ein bisschen zumindest. Es ist mir schwer gefallen, aber es war auch toll, so mit den Menschen einfach mal zu reden und dass mal die Situation von ihnen auch mal geschildert bekommen, wie sie da leben müssen, welche Eventbedingungen, und das war eigentlich schon ganz cool. Ich fand es auch irgendwie einen total spannenden Moment zu sehen, dass es da diesen direkten Austausch gibt, weil das ja voll oft fehlt und so eine, ja, oft auch paternalistische Politik gemacht wird, man über andere Menschen redet und denkt, meint, was gut für die ist. Und so Sachen fordert. Von daher fand ich das ziemlich ja gut, dass es den direkten Austausch gibt, und dachte dann auch so, hey, klar, ne, also ihr seid irgendwie so grob im selben Alter, es ist einfach super zufällig, dass ihr gerade in Deutschland seid und die anderen Menschen in diesem Lager in Griechenland, das hätte auch andersrum sein können, und finde ich, hat auch nochmal diese Willkür von so einem System, in dem wir heute leben, wie Menschen behandelt werden und ausgegrenzt werden, gezeigt. Genau, und fand das deshalb ja super cool, dass ihr da auch in diesen direkten Austausch geht. Mir ist auch aufgefallen, dass ihr in euren Forderungen auf jeden Fall auch Bezug genommen habt auf die Klimakrise im Hinblick darauf, dass sich ja Fluchtursachen auf jeden Fall noch erhöhen werden und dass in den kommenden Jahren noch viel, viel mehr Menschen weltweit auf der Flucht sein werden, einfach weil sie keine Lebensgrundlage mehr haben durch die Klimakrise. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Also ich finde das total wichtig, soziale und ökologische Fragen miteinander zu verknüpfen und nicht immer so diese ganzen Kämpfe so als abgeschlossen voneinander zu sehen, sondern eben auch zu sehen, dass ökologische Probleme auch soziale hervorrufen und diese ganze soziale Ungerechtigkeit auch natürlich mit für die Klimakrise verantwortlich ist. Habt ihr das Gefühl, dass das auch nochmal so ein neuer Impuls ist, den ihr in die Fridays for Future Bewegung reintragen könnt? Oder wie ist da so ja, so für dieses Thema, wie ist da so eine Offenheit da gewesen? Würde ich schon sagen, wir haben ja auch, eine der Forderungen ist ja auch, dass Friday for Future sich auch klar dazu bekennt, dass die Lager geräumt werden müssen und das FF das jetzt auch fordert, offiziell. Und deswegen denke ich schon, dass es auch ein wichtiger Anreiz nochmal, ein wichtiger Impuls sein kann, für FF sich da nochmal mehr einzusetzen für Klimagerechtigkeit. Aber innerhalb der Bewegung sind wir da, glaube ich, auch schon zerstritten. Also jetzt von Fridays for Future, dass es da auch wirklich viele Stimmen gibt, die sagen, das hat jetzt nicht direkt was mit uns zu tun. Oder sind halt die Auswirkungen der Klimakrise. Aber wir protestieren jetzt erstmal gegen die Klimakrise selbst. Und ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir können auf jeden Fall was mit reinbringen. Aber zum Beispiel sind wir jetzt auch mit anderen Leuten aus Leipzig vernetzt, die da eine Kampagne starten jetzt für Geflüchtete von Fridays for Future aus Leipzig aus. Genau, und das finde ich ziemlich interessant, inwieweit wir das da verknüpfen können. Haben wir jetzt so ein bisschen über Aktionsform und inhaltliche Sachen gesprochen. Wie durchlebt ihr denn für euch so jetzt tatsächlich den Alltag? Also du hast ja gesagt, ihr habt euch da einfach hingesetzt und dann lief das so an. Das kann man ja nicht so voraussetzen, dass sich dann mal eben ein UnterstützerInnen-Netzwerk entwickelt. Ist ja manchmal auch gut, Sachen vorher mal abzusprechen. Aber offensichtlich hat es bei euch ja dann doch ganz gut geklappt. Aber vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie funktionieren denn eure Solidaritätsstrukturen, wie passt ihr denn auch auf euch aufeinander auf und gibt es denn jetzt auch über diese Distanz so einen Austausch zwischen euch? Genau, und könnt ihr euch da auch unterstützen gegenseitig? Also, unser UnterstützerInnenkreis hat sich, glaube ich, dadurch aufgebaut, dass wir so gut hier in Landau über Fridays for Future verknüpft waren schon davor. Und da ganz viele tolle, engagierte Menschen kennen, die bei solchen Themen empathisch sind und reagieren. Und die haben wir ja kurz vorher informiert, bevor wir das gemacht haben, aber auch nur so ganz kurz. Und und dann kamen auch wirklich einfach Leute auf uns zu und haben gesagt, sie finden es toll oder wollen mitmachen. Und dadurch, dass die Rheinpfalz auch drüber geschrieben hat, kamen dann auch Anfragen von anderen Zeitungen oder so. Genau, wir haben auch das Glück, dass halt am Marktplatz selber und auch eine WG, die wir recht gut kennen, die uns auch gut mit Tee und Zuckerwasser oder Salzwasser versorgt. Deswegen wir relativ gut unterstützt sind. Und keinen weiten Weg zu Ressourcen wie Toilette oder Trinken haben. Wie ist das bei dir in Dresden, Lauren? Ja, in Dresden, da ich in Aktion halt sehr spontan eigentlich war, war es so ein bisschen schwerer. Nanda hat ein Glück gehabt, zum Beispiel hat sich hier bei den Verfügungen nicht so solidarisch verhalten. Aber ich habe auch hier eigentlich relativ schnell einen Schützerkreis gefunden und genau, und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon nochmal ein ziemlicher Unterschied ist, dass ihr in Landau ja irgendwie auch auf der Straße gerade sehr präsent seid, also da vielleicht auch Gespräche führt mit Menschen, die vorbeikommen. Und für dich, Laurenz, ist ja eigentlich schon eher sich so hauptsächlich in diesem digitalen Raum abspielt. Was sind da so eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt in den letzten Tagen mit dem Austausch mit anderen Menschen? Also es ist ganz verschieden. Also es gibt viele Menschen, die unsere Aktion sehr gut finden. Dann gibt es auch Leute, die es gut finden und das mit dem Hungerstreik etwas extrem finden. Und von den Leuten haben auch ganz viele ihre Unterstützung angeboten und haben uns vernetzt. Aber es gibt natürlich auch immer Kritiker, mit denen wir dann auch gerne mal eine Diskussion führen und gucken, ob wir vielleicht auch was lernen können daraus, was wir vielleicht noch verbessern können. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr direkter Austausch da mit Menschen allen Alters. Genau, wir sind auch nicht so, also in Social Media habe ich das Gefühl, sind wir sehr stark noch in unserer, man könnte sagen, linksgrün versifften Blase drin, während, und da kommen auch nicht so viele Hate-Kommentare bis jetzt. Aber auf der Straße, da begegnet man dann schon auch Menschen, die ganz klar eine ganz andere Meinung haben. Und das finde ich eigentlich voll gut so zum Austausch und auch zum sich lebendig fühlen irgendwie. Das bringt viel, da draußen zu sein. Ja, also bei mir läuft wirklich alles digital ab. Ich kriege auf Social Media ein bisschen gespalten. Was ich mitgekriegt habe, war viel, dass sie die Aktion, den Inhalt auf alle Fälle supporten, aber die Aktionsform eher kritisieren. Das fand ich ziemlich viel auf Social Media. Ansonsten von rechten Ecken oder sowas bin ich auch bisher verschont geblieben. Genau, und es ist ein bisschen komisch, das alles nur digital zu machen, aber es hat auch vielleicht Vorteile, wenn man nicht so ganz angreifbar ist, wie wenn man auf der Straße sitzt. Und tauscht ihr euch auch untereinander gerade aus in den letzten Tagen, also zwischen Dresden und Landau, was es da so für Erfahrungen gab und wie ihr die Zeit gerade erlebt oder wie ihr auch eure politischen Forderungen noch weiter pushen könnt? Also ich würde sagen, wir sind bis jetzt noch nicht so stark im Austausch. Immerhin sind wir gestern in die Planung für die Dresdner Pressekonferenz eingestiegen, wo wir auch mitwirken dürfen. Und ansonsten gab es bei uns hier sehr oft die Frage, unabhängig davon, ob wir dich, Laurenz, darüber eigentlich, also dich gefragt hätten oder nicht, ob es nicht besser wäre, wenn du auch hier wärst und ob wir dich irgendwie hierher holen sollen, wenn du das möchtest, weil wir uns Sorgen gemacht haben, dass du da ganz alleine sein könntest sozusagen und wir nicht wissen, wie es dir geht und und weil es halt schon sehr weit weg ist. Und ansonsten ist, wie gesagt, was wir gerade überlegen, ist vielleicht, dass die Landesregierung an die Landesregierung zu appellieren. Und das würde ja auch bedeuten, wir sind ja in unterschiedlichen Bundesländern, aber wir wollten zum Beispiel sagen, dass es cool wäre, wenn sie sich vielleicht, also wenn Rheinland-Pfalz sich zum Beispiel mit Thüringen zusammentut, das ja gerade versucht, Menschen aufzunehmen, auch wenn das blockiert wird, im Alleingang, und ob man sich da nicht zusammentun könnte, und dann bei unserer Überlegung, ob man nicht dann auch noch irgendwie dann Sachsen da mit einbinden könnte, wenn doch Laurenz dort ist. Wie realistisch das Ganze ist, ist natürlich eine Frage. Du hast gerade schon die Pressekonferenz angesprochen. Also das wäre jetzt quasi mal eine Form, das bekannter zu machen, auch vielleicht an die lokal- und überregionale Presse zu gehen. Und dann wollt ihr euch auch weiterhin sozusagen direkt an RegierungsvertreterInnen richten. Was gibt's denn für Raum für unsere Hörerinnen, euer Anliegen zu supporten und ja, vielleicht auch euch zu unterstützen direkt oder eben eure Inhalte zu unterstützen? Ich denke, es ist auch erstmal wichtig, die Aktion noch bekannter zu machen. Also, dass wirklich jeder Politiker zum Beispiel davon erfährt und deswegen alles zur Aktion teilen und auf Social Media folgen, die uns retweeten und einfach die Aktion erstmal teilen, damit sie Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten schlagen wir immer noch gerne vor, dass sowas wie Hungerstreikketten eine coole Sache sind, um sich mit uns zu solidarisieren. Also zu sagen, ja, ich und meine Freunde oder auch vernetzt mit anderen Menschen über Social Media, wir machen jetzt, also jeder von uns macht jetzt 2 Tage und wir reihen das so hintereinander, so dass es dann nie aufhört. Das finde ich zum Beispiel eine coole Sache. Und dann auch einfach sowas wie Mahnwachen-Sitzstreiks in der eigenen Stadt zu organisieren mit den Forderungen und auch vielleicht nochmal auf uns und unsere Social-Media-Sachen da nochmal drauf hinzuweisen. Okay, das waren die Fragen, die wir uns so überlegt haben. Wollt ihr vielleicht noch irgendwas hinzufügen? Gibt es noch irgendwas, über das ihr noch gerne sprechen wollt? Ich glaube, ich würde gerne hinzufügen, dass Menschen, die sich jetzt beim Hören inspiriert haben lassen, auch in den Hungerstreik zu treten, dass ich mir wünschen würde, dass ganz klar ist, dass diese Menschen psychisch und physisch gesund sind und dass sie ganz, ganz gut auf sich aufpassen und auch von mir einfach nur ganz, ganz persönlich sagen, dass ich diese Streikform gerade kennenlerne erst und damit keine Erfahrungen habe und nee, genau, und gerade Erfahrungen mache, die negativ und positiv sind und nicht jetzt jedem irgendwie anraten will, das sofort auch zu tun, sondern hier gerade viel lernen kann und auf jeden Fall diese Streikform auch kritisch zu sehen, dass das ganz wichtig ist weiterhin. Ja. Und also die Leute, die wirklich eintreten wollen, ich würde halt empfehlen, dass man das vorher ein bisschen mehr plant, als wir es gemacht haben, weil es bei uns relativ spontan war. Und wir hatten relativ Glück, dass jetzt sehr viele Leute in der Nähe gewohnt haben und uns gut unterstützen konnten. Aber es ist vielleicht besser, sich im Vorhinein auch schon mal Leute zu suchen, die einen da unterstützen und sich nicht erst im Hungerstreik diese Leute suchen muss. Ja, das stimmt. Und auch, dass sich dann gerne mit uns vernetzt werden kann, die möchten. Wir sind da. Ich glaube, das ist total wichtig, dass ihr diese Erfahrung gerade macht, aber dass das schon auch nochmal ganz klar wird, wie sich auch relativ schnell Protestform ausschöpfen, wenn einfach nichts passiert. Es gab Demonstrationen im öffentlichen Raum, im digitalen Raum, es gab Fahrraddemos, es gab Petitionen, Appelle an alle möglichen RegierungsvertreterInnen. Mission Lifeline hat sogar schon ein Flugzeug gechartert, was stadtklar ist. Und es fehlt einfach an politischem Willen. Und ich denke, da können wir als Menschen, die da irgendwie empathisch sind und die da genauso auch mitleiden und die Sachen verändern wollen und irgendwie diese Ungerechtigkeit sehen, auch sehr schnell ohnmächtig werden. Und deswegen denke ich, dass das auch ein total wichtiger Schritt ist, auch zu sagen, ich bin auch bereit, andere Mittel anzuwenden, als auf die Straße zu gehen. Und ja, da auch irgendwie in Achtung mit sich selbst, seinem Körper und auch den Menschen ringsherum neue Protestformen zu erkunden, ist, glaube ich, ein total wichtiger Schritt, um auch diese eigene Ohnmacht zu überwinden. Vielen Dank euch, dass ihr mit uns gesprochen habt. Und wir wünschen euch ganz viel Kraft und Mut und Zusammenhalt und eine solidarische Unterstützung. Und ja, wir hoffen, dass mal Bewegung in diese ganze Sache jetzt kommt dadurch. Sehr, sehr schön, ja. Danke. Ja, danke an euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Say it here. Refugees come here. Das waren wir vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden im Gespräch mit 3 AktivistInnen aus Landau und Dresden, die sich seit dem 29. April im Hungerstreik befinden, um gegen die aktuelle Situation in den geflüchteten Camps in Moria zu protestieren. Sie haben sich durchaus für eine drastische Form des Protests entschieden, die auch vielen Menschen vor den Kopf stößt. Jedoch, angesichts der vielen Proteste und Appelle, die es bisher in dieser Sache gab und dem politischen Unwillen von EntscheidungsträgerInnen, ist es auch kein Wunder, dass Menschen nach anderen Aktionsformen suchen. Die Frage bleibt jedoch, wie können wir diese Ohnmacht im politischen Geschehen überwinden und welche anderen Aktionsformen und Interventionsmöglichkeiten gibt es, um einen radikalen Wandel in sozialer und ökologischer Hinsicht einzuleiten, der so überfällig ist, um auf diesem Planeten gut leben zu können?